Station rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. Time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast, coast to coast, coast to coast. Hallo. Wir begrüßen euch bei Coast to Coast und verabschieden uns von The World of Reggae mit einem feinen Instrumental von Sly & Robbie. Ist unsere erste Sendung im neuen Jahr. Wir wünschen euch ein wunderschönes selbiges. Wir haben heute nur Musik von Platten mit, von Vinyl. Und da es hier nur einen Plattenspieler gibt, müssen wir dann die Platte immer wechseln und dazwischen was erzählen. Wir lassen uns was einfallen. Ja, unsere Namen sind Adrian Barnel und Franz Hahnemann. Und als erstes kommt ein deutsches White Label, Jazz Effect aus Passau. Und ja, wie White Labels das so an sich haben, steht da natürlich nicht viel Information drauf, deswegen hört einfach die Musik. Sondern auch in mir das Licht, das uns allen den letzten schlechten Gedanken aus dem Kopf vertreibt und jeden dazu bringen könnte, dass man solche Lieder schreibt. In Wirklichkeit ist das der wahre Sinn des Lebens, denn weit entfernt von Pflichten und abseits allen Strebens nach den ganzen Normen und weg von allen Zwängen, weg von Plätzen, wo sich Menschen zu Tausenden drängen. Mit uns am Sound haben wir noch nie Negatives entfacht. Wir wollen dich nicht zum Weinen bringen, wir wollen, dass ihr tanzt und lacht. An solchen Tagen spüre ich nur positive Vibrationen. Ich bin froh, dass Positivity und Funk in mir wohnen. Zu viele Leute sind nur darauf aus, anderen zu schaden. Ich will nur meine Ruhe, Sonne und am Baggerweiher baden. Mit Freunden rumhängen, um eine gute Zeit zu haben. Und nicht zu Hause sein und sein Gesicht im Kopfkissen vergraben. Was ich auf jeden Fall so schätzen weiß, ein positiver Weiß. Wegen jedem kleinen Scheiß. Wir spielen dieses Stück so lange, bis es jeder weiß. Yeah, öffne den Geist. Es geht uns nicht darum, hier die bösen Buben zu mimen. Alles, was wir wollen, ist jeden Tag von neuem lieben und euch das zu vermitteln und 4 von 3 Dritteln zu geben und nicht zu nehmen, sondern zufrieden zu leben. Seit ich anfing zu atmen, um wahrzunehmen, was so passiert, geschah so manches Blödes, über das ich mich amüsiere. Mit der Zeit merkt man halt, dass auf Regen auch nichts bringt, denn das Leben ist zu kurz, um mehr als einen Furz auf Stress zu geben. Und weil das stimmt, freue ich mich über jeden neuen Tag und bin gespannt, was mir Almighty God noch zu geben hat. Eins weiß ich jetzt, es hat nicht alles sein Gutes und meist entpuppt sich schneller und besser, als du das vermutest. Weil Umwelt und du ergibt eine ordentliche Mischung. Nicht zu erschüttern wie durch Erbeben und mit freier Sicht, um relax durch die Gegend zu wandern wie Elefantenherden. Gemeinsam die Steppe zu durchqueren, bis wir ans Ziel gelangt werden. Was ich auf jeden Fall so schätzen weiß, ein positiver Weiß. Es fängt und dich auch zu regen wegen jedem kleinen Scheiß. Ich spiele um dieses Stück so lange, bis es jeder weiß. Yeah. Öffne den Geist. Viele Gedanken, die gingen, aber auch viele, die blieben. Viele Gedanken habe ich mir gemacht, ich habe sie halt nicht aufgeschrieben. Manchmal habe ich es bereut, dann wieder für gut befunden. Manchmal lasse ich es unentdeckt, manchmal muss ich es erkunden. Egal wie viel Zeit dabei verstreicht, Minuten oder Stunden. Dinge, die verloren gingen, werden wiedergefunden. Heute stresse ich mich nicht, weil alles halt passiert, was auch passieren musste. Heute habe ich es kapiert. Es sollte sich halt darum drehen, Energien zu entfachen. Viele haben keinen Sinn für Schönes, weil sie hassen. Und das ist auch der Punkt, ich hätte gern, dass ihr das jetzt hört. Doch Hass wird alles Positive zerstört. Ich habe immer noch Probleme, so eine Haltung zu verstehen. Ich kann es mir halt nicht vorstellen, in allen Dingen nur das Schlechte zu sehen. Kann es nur so hinnehmen, wie es auch kommt. Egal, man kann es sowieso nur falsch machen oder gekonnt. Vielleicht treffe ich ja mal jemanden, der mir das dann erklärt. Und ich werde dafür sorgen, dass mir sowas niemals widerfährt. Was ich dich auf jeden Fall zu stressen, weißt du, ein positiver Wein. Es geht um dich aufzuregen, wegen jedem kleinen Scheiß. Wir spielen dieses Stück so lange, bis es jeder weiß. Yeah. Öffne den Geist. Geht hier um die Essenz von Hip-Hop, Musik und ihre Omnipräsenz. Denn in heutigen Zeiten geht alles viel zu schnell. Und an diejenigen, die das betrifft, geht mein Appell. Den meisten geht es nicht mehr um den Funk oder um Groove, vielmehr um ein tolles Image und einen bestimmten Ruf, dass man die Leute so kennt, so wie sie gerne wären. Ob jetzt Mathe, Lady Killer oder Typ mit hartem Kern. Denn Ignoranz macht sich breit, um wohin man auch schaut. Es wird so oft auf einen und demselben Scheiß gekauft. Wer hat die meisten Skills und wer kann am meisten kiffen? Doch das alles ist egal, das will doch eh gar keiner wissen. Doch viele von ihnen wollen das nicht realisieren. Man müsste sie vielleicht noch mental reanimieren. Jemand kann noch so viel Scheiß erzählen und die Leute springen trotzdem. Doch denkt man drüber nach, wird man kein Pfennig für so einen Rotz geben. Und es ist schon klar, die Leute wollen Party machen und sich um gar nichts kümmern. Heute lassen wir es mal krachen, steht davor ein Typ, labert über Fotzen und Fick, darüber andere MCs in die Hölle zu schicken. Und die ganze Halle singt mit und schreit auch noch cool, dann lässt mich das erbleichen. Ich sink zurück in meinen Stuhl und zum Schluss auch noch, alle MCs in Deutschland werden schwul, aber null, du holst dabei was raus wie in der Nase cool. Doch sowas wird mein Glaube an die ganzen Leute erschüttert. Doch viele wollen sowas hören, also wird die Meute gefüttert. Doch es ist nie zu spät, nur noch die Wende zu bringen, sodass Typen mit Texten so sinnvoll wie gegen Wände zu springen. Erkennen, dass keine ihrer Werke jemandem was nützen, weder jemand positiv pushen oder gar jemand stützen. Und dass keiner mit einem bisschen hier noch wirklich was dran fand. Mein Kommentar dazu ist schade ums Band. Word, ich brauch nur mal eben eine Minute für meinen Vortrag, den ich am Vortag vorbereitet habe, als wär ich wortstark. Egal, wenn's nicht so wäre, heutzutage zählt nur die Show. Der Inhalt zählt nicht mehr, Content wirklich low. Hey, zu viele Typen wollen nur mal eben ins TV. Machen Musik nur wegen einer leichten Frau. Da ist das große Geld zu machen, nur hat man's von allen Seiten. Und einige lassen sich wirklich von diesem Wahlspruch leiten. Was ich nicht verstehe, weil in Musik doch Liebe steckt. Aber die habe ich in den Charts eigentlich noch nie entdeckt. Daher wundert's mich umso mehr, dass die Scheiße verkauft. Da wär's ja fast noch besser, wenn man das ganze Geld verraucht. Denn da kriegt man wenigstens noch was für die Kohle. Und nicht 60 Minuten lang dummes Geprolle. Also schreibe ich Texte und prangere diesen Zustand an. Denn Typen, die nichts erkannt haben, kotzen mich an. Hey, viele Leute rappen nur, um ihr Image zu vertreten. Und wenn's normal nicht geht, dann halt mit Pauken und Trompeten. Schießen übers Ziel hinaus, wie Sprinter bei den Leichtathleten. Und kämpfen mit Schimpfwörtern wie Piraten mit Musketen. Und vertreten schwachsinnige Thesen und Banalitäten. Immer up to date sein wollen, aber sie verspäten sich dann sowieso. Denn sie wollen es nicht kapieren, dass Sinnlosigkeiten auf Dauer keinen interessieren. Die gehen's lieber langsam an, beim Texte schreiben. Selbstkritik ist wichtig, um nicht ewig auf demselben Niveau zu bleiben. Und Texte ohne Inhalt schreiben ist bequem und geht schnell. Die Massen zu begeistern ist nicht schwer, sie ist nicht sonderlich hell. Verbringt den Morgen mit Sabrina, den Mittag mit Vera. Sie hat Slack und Britney und die Köpfe werden leerer. Dafür werden dann die Geldbeutel der Macher immer voller. Sie lässt sich verarschen wie der Iran vom Ayatollah. Das war Jazz Effect aus Passau. Das zuletzt gehörte Lied heißt Die Essenz und davor haben wir gehört Öffne den Geist mit der sehr positiven Nachricht. positive Vibes zu verbreiten, was ja auch unser Anliegen ist. Über das Erscheinungsjahr kann ich euch nicht viel raussagen. Die haben das Ding wahrscheinlich selber gepresst. Wie gesagt, da stehen nur die Titel drauf, sonst nichts. Eine Information kann ich euch noch geben. jazzeffect.de ist ihre Internetseite. Und sind 6 Köpfe auf so einem kleinen Aufkleber, der drauf ist. Also sind sie wahrscheinlich zu 6. Alright. Gerade im Hintergrund läuft von Digital Lo-Fi das Stück Transmission im Deep Space Dub. Das ist erschienen auf einer Compilation auf Source Records. Da gibt es ziemlich viel so feine, chillte Musik, Beats und funky, soul-y Stuff. Und danach hören wir einen, wie ich glaube, ziemlich bekannten Tune von Bad Martian Tree. Und der heißt Science. Und ist tight. With a lot of signs, signs and more signs. You gotta make up your mind, your mind, your mind. Life is one big road with a lot of signs, signs and more signs. You gotta make up your mind. Life is one big road, road. Signs, signs and more signs. You gotta make up your mind to face reality all the time. No, many a sorrow, many a joy. Never you try to take life for a toy. Some doing good and some doing bad. But these type of bad doing's driving me mad. But when the sun shines today, I go on my knees and I pray. I say, Lord, let me have joy. I say, Lord, let me have joy. Never let no sorrows. I said, Lord, lend me a joy. Never let me have no sorrows. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Mm-hmm. sorrow, many a joy. Never you try to take life for a toy. Some doing good and some doing bad. But these type of bad doings driving me mad. But when the sun shines today, I go on my knees and I pray. I said, Lord, let me have joy. I said, Lord, let me have joy. Never let me have no sorrows. I said, Lord, let me have joy. Never let me have no sorrows. Oh, no, no, no, no. Wir haben gehört Batmarsh und Schrie mit Signs. Und als nächstes kommen wir zu einer deutschen Maxi aus dem Jahr 2000. Und zwar handelt es sich um eine Maxi von DJ Funky Chris. Wir hören jetzt gerade das Instrumental von der A-Seite. Da rappen Backdraft mit und Kreuzfeld Jakob und noch ein paar andere aus dem Ruhrgebiet. Und auf der B-Seite gibt es ein Lied von Pure Dose und Funky Chris. Die waren ja zusammen mit dem Langen, auch Too Strong, oder sind es immer noch. Und wir hören jetzt Im Licht der LEDs. Traits. Steh im Licht der LEDs, auf Dope und Grastics, viel Plastics, per Musik dring ich in Seelen, nein, tu Gutes für den Asfix. Auf Nachtschicht fall ich nachts dicht, der nervt, der schon mal Brachlicht. Mein Zug fährt erst um halb elf los, wie der schon kurz vor acht spricht. Ich bring die Nachricht, auf die ihr schon so lange wartet. Es sind noch Plätze frei, steig ein, bevor es ganz entartet. Und es kommt unerwartet, wie eine unheilbare Krankheit. In meinen Ohren macht sich schlechter Rap-Gesang breit. Relays für Females, Dubplates ohne Rough Trades. Schiffe ohne Hafen, oder Fleiß ohne Larven. Für Musik gibt's keine Strafen, Happy Hip-Hops zu entlarven. Wer also Quatsch, bleibt lieber bei der Dirty wie Matsch. 50 für mich, eins für dich. Rap sitzen wie Blue Jeans, für Gädel Beats tief. So deep, wie du die Teens. Kill the Creams, mach dich sauber, weil Rap ist jetzt nicht schaubar. Pornoflow wie ein Stauker, Master Burner brennt laufbar. Wenn du die Anlage aufdrehst, steh ich im Licht der LEDs. Wenn du die Anlage aufdrehst, steh ich im Licht der LEDs. Ich check dich, du sagst, ich hab Charme, deswegen rapp ich Chris und Dose am Drehort. Die Baustelle im Showbiz. Legendär wie Nebelungen sagen über zwei mit roten Smokings. Dann bleibt dir die Luft weg, zwei die Heads mit zur Show bringen. Rauchen Köpfe für Scope-Tracks, rollen die Scheiße wie Bowling. Denn das, worauf es ankommt, ist doper Shit ohne Luftgags. Spaß am Texten. Nimm dir Zeit für'n Lookback. Grelle Lichter auf der Rampe fallen auf dich an der Kante. Bleiben oder gehen, schweigen oder reden, ich schwanke. Was ich seh ist rot, was ich brauch ist grün wie Tee. Ich steh im Licht der LEDs. All I see is blinking light. Wenn du die Anlage aufdrehst, blinking light. Steh ich im Licht der LEDs. All I see is blinking light. Wenn Chris die Pornoscheiben auflegt, blinking light. Steht aus im Licht der LEDs. Unsere Beats sind Unikate. Lumessenz-Dioden-Junkies zahlen Rap nicht mit Karte. Unser PIN 0241, erste Klasse mit Kratztext. Ohne Koks, doch mit Kohle sind der Brit, der sich absetzt. Überfallen dich wie Kato, du schimmerst wie Platin, doch dein Ego wie von Plato. Wir spielen Doppeldose und Chris an den Sets. Matchpoint, dein letzter Ball ging ins Netz. All I see is blinking light. Wenn du die Anlage aufdrehst, blinking light. Stehen wir im Licht der LEDs. All I see is blinking light. Wenn du die Anlage aufdrehst, blinking light. Stehen wir im Licht der LEDs. thought that it was over, right? Wir befinden uns musikalisch im Jahre 2000 im Ruhrgebiet. Gerade gehört DJ Funky Chris featuring Pure Dose mit Im Licht der LEDs. Und ich habe euch ja gerade erzählt, dass auf der A-Seite verschiedene Leute aus dem Ruhrgebiet gefeatured sind. Und ich habe letztens eine Revue von der Roy Marquis Momentaufnahmen 3 in einer dieser beiden großen deutschen Hip-Hop-Zeitschriften gelesen. Ich weiß nicht mehr, in welcher. Und derjenige, der die geschrieben hat, kannte zwei Seiten nicht. Und ich war darüber sehr erstaunt, weil der entweder unter dem Namen Zwei Seiten oder unter dem Namen Backdraft, wie auch auf der Maxi gerade eben, schon ziemlich viel veröffentlicht hat. Und ja, wenn es euch vielleicht auch so geht wie diesem Typen, der da geschrieben hat, dann stellen wir euch jetzt noch die Maxi vor von Zwei Seiten aus dem Jahr 2001. Produziert von Disco Polo und DJ Silicious. Die kennt ihr vielleicht von ABS, auch aus dem Ruhrgebiet. Und ja, ist ein nettes Ding mit zwei Liedern. Das erste, Command & Conquer. Das ist irgendwie so ein bisschen so ein Kriegs... Erzählt er so, wie er so durch so einen Krieg geht oder so. Und wir hören uns Durchblick an, die B-Seite. Dein Leben, zwei dick schräge Typen ändern kontinuierlich dein Weltbild und du stehst daneben. Fluch oder Segen, Sarkophage von Pyramiden in Ägypten mit mehr ihre Wegen und Fallen, die nur bedingt verwirrender sind. Die Kreuzworträtsel in Gedankengängen mit deinem Leben, alles steht auf dem Kopf wie ein Portus in Seitengräben. Deswegen gibt's mehr zu meinen Stecken aus Teilen und Geben im Leben. Für ein paar Raketen, ich feg die Fronten und seh die Parallelen. So deutlich wie Umriss im dichten Nebel von zwei Planeten, deren Laufbahn sich im Zenit kreuzen und den Kurs angeben. Wir lassen den Rest Relikt in Antiquitäten leben, vom Wesen beleben deine Gegend, während die anderen aufheben. Ich muss mich übergeben, denn viele schwätzen und reden, denken sie seien sie sinnbesäten, doch ich hör nichts, auch wenn sie die Lippen bewegen. Von wegen, es würde reichen, sich cool zu bewegen, posen und nicken in breiten Hosen, kiffen und breaken, nur um Aufsehen zu erregen, wenn sie anderen begegnen, erliegen dabei ihren komplexen Problemen, wenn wir auftreten und konstant trocken, bis die Fundamente nachgeben, um der Nachwelt vor unserem Ableben auf jeden noch in nachzulegen. Ich seh durch Blicke, selbst wenn das Licht aus ist, nur Rock am Blindensäher und zu sehen, dass was faul ist, da jedes Wort, was man sagt, Schall und Rauch ist, bewahr ich meinen Durchblick, solange es mir erlaubt ist. Ich seh durch Blicke, selbst wenn das Licht aus ist, nur Rock am Blindensäher und zu sehen, dass was faul ist, da jedes Wort, was man sagt, Schall und Rauch ist, bewahr ich meinen Durchblick, solange es mir erlaubt ist. Ich blick durch instinktiv, schreib wütig in Streifzügen, auf Bühnen blühen, leben und glühen, mit Grüßen an die Leute, die den Shit fühlen, spüren und flüchtig sprühen und flüchten, sich ausdrücken mit Schrift. Zügen. Im Sinne der unermüdlichen zukünftig weiterführen, was nur vernünftig weiter gedeiht, wenn wir es nur unterstützen. Von unüblichen, verdächtigen Finden der Geschäftsträchtigen, die sich damit beschäftigen, sich allem zu bemächtigen. Doch hey, die unterschätzen die Überlegenheit der Kräftigen, die sich widersetzen, weil sie mit Intellekten überwältigen. Machen geistig schwach gestützte Flakgeschütze flüssig, unterwürfig, denn ihr Können ist mehr als dürftig. Typisch willkürlich, zusammengewürfelt, nur natürlich, wenn die Sache aufliegt und die Jungs überführt sind. Ich bleib weiter in ruhigen Gemütes und mach's mir gemütlich mit Beats und Silicious, so dass jeder verführt wird. Und die Leute sagen, meine Güte, was dort wütet, ruhigen Gemütes berührt mehr als es sonst üblich ist. Im Rahmen des Außerordentlichen fast unfassbar. Es passt zwar in keine der Nischen, weil's nicht gefügig ist, denn nur so fühlt man sich frei und faltbar. Ich seh durch Blicke, selbst wenn das Licht aus ist, nur Rock am Blindensäher und zu sehen, dass was faul ist. Bei jedes Wort, was man sagt, Schall und Rauch ist, bewahr ich meinen Durchblick, solange es mir erlaubt ist. Ich seh durch Blicke, selbst wenn das Licht aus ist. Man braucht einen blinden Seher, um zu sehen, dass was faul ist. Da jedes Wort, was man sagt, Schall und Rauch ist. Bewahr ich meinen Durchblick, solange es mir erlaubt ist. Die Nachhut geht auf die Pirsch für'n Jagd und ich sag's mit Nachdruck hinter verschlossenen Türen oder Nachtclubs, keine Ahnung. Aber trainier ständig meine Atmung für die Sprachflut. Dank koordinierten Wissen nur zur Warnung. Geh zur Arbeit in Tarnung. Wahre wahrhaftig meine Achtung mit Disziplin und Erfahrung. Denn Erfolg heißt Selbsthaltung und dient nicht als Ego-Nahrung. So verkalkulierten sich viele und zahlten bei einer Art Erwährung und Sucht nach Erklärungen, Kristallkugeln und Weissagungen. Konstruierten Theorie bezogen ohne Planung und Entwicklung, mit jeder Drehung in die falsche Richtung bis zur Selbstvernichtung. Es liegt in der Art der Betrachtung und Tauung der Fachtung und kommt mit Aufruf in Aufruhr mit Schlachtruf. ich seh durch Blicke, selbst wenn das Licht aus ist. Man walk am Blindenseher, um zu sehen, dass was faul ist. Da jedes Wort, was man sagt, Schall und Rauch ist. Bewahr ich meinen Durchblick, solange es mir erlaubt ist. Ich seh durch Blicke, selbst wenn das Licht aus ist. Man braucht keinen blinden Seher, um zu sehen, dass was faul ist. Da jedes Wort, was man sagt, Schall und Rauch ist. Bewahr ich meinen Durchblick, solange es mir erlaubt ist. Das waren die zwei Seiten. Und jetzt halte ich ein sehr schönes Downbeat-Album in der Hand. Ich habe es vorher nicht gekannt, aber beim Vertrieb stand eine sehr schöne Beurteilung dazu. Und da habe ich mir gedacht, das bestellst du auf jeden Fall, wenn die sowas schreiben. Den Leuten vertraust du sowieso ein bisschen. Und zwar ist das von LFO Demon, aka Mental Hell. Und das ist ein Deutscher. Das Ganze ist produziert in Berlin und erschienen auf Sprengstoff Recordings. Ist Sprengstoff Nummer 8. Und das ist feinster Downbeat. Wie der Name LFO Demon schon sagt, der dreht ziemlich viel an den LFOs und das ist ziemlich schön trockener, deeper Sound, irgendwo zwischen Downbeat und Dub. Und das Ganze ist auch sehr schön aufgemacht, kommt als Doppel-LP in einem ziemlich fetten Cover, wo hinten zu jedem Lied Texte draufstehen und zum größten Teil sind das, oder eigentlich komplett sind das politische Texte, die nicht nur zum Nachdenken anregen, sondern im Prinzip schon richtig krass revolutionär sind. Aber das würde jetzt zu weit gehen, das hier vorzulesen. Auf jeden Fall hat mich das ziemlich begeistert. Und das Lied, was ich euch vorspielen möchte, ist das vorletzte auf der Platte. Und leider kann ich den Namen nicht so richtig aussprechen. Der Adi hat vorgeschlagen, das könnte heißen El Vido Vico. Ist ein langer Tun, aber sehr fett. Und zwar die Geschichte zu dem Lied ist, dass es sozusagen die klangliche Interpretation des Künstlers hier, Mental Hell, vom Film A Clockwork Orange ist. Auf Deutsch ist der Film erschienen, glaube ich, als Uhrwerk Orange. Sollte ein Begriff sein, wenn nicht, dann besorgt euch den und schaut euch den an. Am besten mehrmals, denn ich denke, der ist auch ein bisschen verwirrend. Soll so sein. Und da hören wir jetzt mal rein. Mental Hell mit El Vido Vico. Oder so. Thank you. Ihr hört Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. 94.0 in Ostfriesland und 87.7 in Emden. Und gerade geht das Stück zu Ende von Mental Hell von dem Album Genocide Memoria, erschienen auf Sprengstoff Recordings. Und als nächstes hören wir was von der Asian Dub Foundation. Von der haben wir euch bis jetzt noch nichts vorgespielt, wird aber Zeit. Das Lied, was wir jetzt spielen, heißt Tribute und ist erschienen auf Sub Rosa Records auf einer Compilation. Die heißt Rhythmic Intelligence, das ist viel indisch beeinflusster Drum, Bass, Dub und Downbeat. Asian Dub Foundation. Thank you. besser. Alright. Wenn ihr mehr Lust auf solchen Sound habt, könnt ihr diesen Freitag, also in 2 Tagen, ins Spunk kommen in Emden. Spunk ist der Verein für Spaß und Kultur. Kostet immer 2,50 Euro Monatsbeitrag. Und diesen Freitag läuft da Drum and Bass mit 2 Leuten aus Hamburg. Und ich werde da viel Jungle spielen, denke ich. So wie das folgende Lied. Jetzt gerade haben wir gehört Tribute von der Asian Dub Foundation. Und als nächstes kommt Heartbeat vom Archangel. Und das ist erschienen auf Celestial Conspiracy Records, auch das aus dem Umfeld von Chopstick Dubplates, von denen wir schon das vor 2 Malen was gespielt haben und sicher noch einiges spielen werden. Denn die machen einfach massive Produktionen und kommen auch dieses Jahr, Ende April, Anfang Mai nach Deutschland. Wann die Asian Dub Foundation wieder auf Tour ist, weiß ich nicht. Aber für mehr Drum Bass könnt ihr zum Beispiel am 4. Februar ins Madison kommen. Dann läuft wieder die Under Fire Party alle 2 Monate. Das ist das 4. Mal. Diesmal mit Gästen aus Lübeck, von der Jungle Invasion Crew und den üblichen Verdächtigen hier aus Emden. Boy. Yes, eine Stunde Coast to Coast, bald wieder vorbei. Wir weisen auf die nächste Sendung hin, und zwar am 19. Januar. Und da werden wir euch zwei Künstler ein wenig näher vorstellen, und zwar Mike Lett und Dendemann. Und Dendemann deswegen, weil er am 28. in Leer im Zollhaus Dendemann ein Konzert gibt, unter anderem noch mit Kenny supported. Ja, und Falk von Doppelkopf ist noch dabei. Ja, bei Kenny ist er dabei, ja. Alles klar, und dann sind sicher noch lokale Leute im Vorprogramm. Baleraner. Ja, ansonsten an veranstaltungsempfehlenderweise empfehlen wir, wie gesagt, diesen Freitag in 2 Tagen das Spunk in Emden. Und in 14 Tagen gibt es wieder mehr. Jetzt läuft gerade von den Beastie Boys ein Tune vom Album Hello Nasty. Das Lied heißt Song for Junior. Die Beastie Boys rappen ja nicht nur, die machen ja auch feinste Instrumentaltracks. Und wenn der vorbei ist, dann hören wir uns noch ein Lied von Sting an. Sting ist der ehemalige Sänger von The Police und ziemlich bekannter Schauspieler und Sänger. Und das Lied heißt Englishman in New York und ich finde das so toll, wegen deren Posaunen ist das, glaube ich. Oder ein Saxophon, naja. Gehen auf jeden Fall musikalisch Coast to Coast. As usual. Ja, wir hoffen, es macht euch Spaß. Wir sind Adrian Bahne und Franz Hahnemann. Checkt auch unsere Website www.coastradio.de. Nächste Sendung ist in 14 Tagen, den 19. Januar. Nächste Woche auf demselben Sendeplatz Manifesto. Wir verabschieden uns und ja, wünschen euch eine schöne nächste Zeit. I'm an Englishman in New York. combat gear to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of man, as someone said. He's a hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. I'm an illegal alien, I'm an Englishman, no matter what they say. Ding mit Englishman in New York und mit Posaune lag ich natürlich komplett falsch. Das ist ein Saxophon, gespielt von Branford Marsalis. Coast to Coast. Tschüss.